Die Völkergemeinschaft schätzte Verdienste von Genossen Kim Jong-un um die Sonjon-Revolution. Der Generalsekretär des ZKDAKP Nepals, Marxismus-Leninismus, sagte, dass der oberste Führer Koreas, Kim Jong-un, den Kampf der Armee und des Volkes für den Schutz der Souveränität des Landes und des Sozialismus weiterführe. Der Präsident des Schweizerischen Korea-Komitees betonte, dass die koreanische Volksarmee unter Führung von Marschall Kim Jong-un, Herr Führer vom Typ des Gebirges Baekdu, zu einer politisch-militärisch starken Elitearmee verstärkt und entwickelt worden sei. Das nigerianische nationale Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studentenkomitee und die Gesellschaft für Freundschaft mit Korea hoben in ihren Internetbeiträgen hervor, die koreanische Volksarmee sei eine Schicksalsgemeinschaft, die mit ihrem obersten Befehlshaber Arm in Arm und Schulter an Schulter gleichgesinnt Schritt halte, sowie eine Formation der Kampfgenossen, die Leben und Tod teile. Das sei ihr wahres Antlitz. Die koreanische Volksarmee, die einen hervorragenden genialen Herrführer habe, sei eine unbesiegbare starke Armee. Der Vorsitzende der Volksunion von Bangladesch und Vorsitzende des Bangladeschischen Instituts für den Geist des Schaffens aus eigener Kraft unterstrich, der Staatsführer Kim Jong-un inspiziere die Truppen an der vordersten Front hintereinander, die sich durch jahrzehntelange DVK-USA-Konfrontation stets in einer höchst gefährlichen Lage befinden, wo zu jeder Zeit ein Krieg ausbrechen könne. Die breite Völkergemeinschaft bewundere seine herausragende Militärstrategie und unvergleichliche Courage.